Kundgabennummer 6512 vom 28. und 29.03.1956. Kreuzweg über Golgatha. Der Weg zum Kreuz muss unwiderruflich gegangen werden, denn er allein führt euch zur Pforte der Seligkeit. Der Weg zum Kreuz ist der Weg der Liebe und des Leides. Es ist der Weg zu Jesus Christus. Es ist der Weg nach Golgatha. Jesus Christus selbst ging ihn für euch. Dennoch müsstet ihr ihm nachfolgen und alles auf euch nehmen, was euch beschieden ist. Doch wollet ihr ernsthaft den Weg zum Kreuz nehmen, zu ihm, dem göttlichen Erlöser, dann schreitet er auch sicher euch zur Seite. Denn jeden, der zu ihm kommen will, den fasset er an der Hand und hilft ihm, so er schwach wird. Ihr müsstet den Weg über Golgatha nehmen, wollet ihr zum Tor der Seligkeit gelangen. Alle Leiden und Schmerzen des göttlichen Erlösers Jesus Christus müsstet ihr euch veranschaulichen und euch sagen, dass er sie für euch getragen hat. Ihr müsstet ihn gleichsam begleiten in Gedanken auf diesem Wege und bei ihm verweilen bis zur Stunde seines Todes. Sein Leid muss euer Leid sein, dass es euer Herz trifft und die Liebe in euch zur heller Glut auflodern lässet. Ihr müsstet mit ihm leiden wollen, in der Erkenntnis, dass es eure Sünden sind, für die er gelitten hat und gestorben ist am Kreuz. Und so nehmet ihr auch teil an seinem Erlösungswerk, und ihr werdet zu lebendigen Bekennern seines Namens. Es kann niemand zur Seligkeit gelangen, der sich nicht auseinandersetzt mit diesem größten geistigen Erlebnis, mit einer Tat, die ihresgleichen sucht. Es kann keiner erlöst werden, der das Erlösungswerk selbst noch nicht gedanklich erlebt hat, der also einmal den Weg zum Kreuz genommen hat, um nun in aller Stille sich Jesus auf dem Kreuzgang anzuschließen und bei ihm zu verbleiben bis zu seinem Tode. Immer wieder müsstet ihr Menschen euch diesen Vorgang ins Gedächtnis rufen, und immer tiefer wird eure Liebe werden zu dem, der für euch gelitten hat und gestorben ist am Kreuz. Es ist dieser Kreuzgang zu ihm und mit ihm unerlässlich, denn dann erst dringet ihr ein in das große Geheimnis der Menschwerdung Gottes und seines Erlösungswerkes. Dann erst wird euch bewusst, was der Mensch Jesu getan hat für euch. Und dann erst werdet ihr rechte Nachfolger Jesu werden, weil euch die Liebe zu ihm antreibt, weil ihr nicht mehr von seiner Seite gehen wollet, weil ihr dann auch bereit seid, größtes Leid zu tragen, um euch an seinem Erlösungswerk zu beteiligen. Es dürfen für euch die Vorgänge der Kreuzigung Jesu nicht nur Worte bleiben. Ihr müsst sie lebendig werden lassen in euch. Ihr müsstet euch hineinversenken in das übergroße Leid, das er getragen hat, und darum oft den Weg zum Kreuz nehmen in Gedanken. Und das Kreuz wird für euch ein leuchtendes werden, das hinweiset zur Pforte der Seligkeit. Dann erst werdet ihr lebendig seinen Namen vertreten können. Dann erst werdet ihr selbst von Erlösung sprechen können. Dann wird eure Seele angerührt werden von der übergroßen Liebe des göttlichen Erlösers. Dann aber lässt sie nimmermehr von ihm. Und dann wird sie an seiner Seite das Lichtreich betreten können nach dem irdischen Ableben, weil ihr Weg über Golgatha führte. Und namenlose Seligkeit wird ihr beschieden sein, denn sie ist nun zum wahren Leben erwacht. Sie hat den Tod überwunden, dank dessen, der für sie gestorben ist. Das Erlösungswerk Jesu Christi ist von so großer Bedeutung, dass seines Kreuzes Todes immer wieder und in aller Innigkeit gedacht werden muss, dass der Mensch sich immer wieder sein Leben und Sterben vorstellen sollte, um einzudringen in das Mysterium seines Liebeswerkes. Denn je mehr er sich bewusst wird des Liebeswerkes Jesu, desto mehr entflammt auch seine Liebe auf zu ihm. und die Liebe drängt ihn nun von selbst zum Kreuz. Die Liebe nimmt auch die Leiden eines Kreuzganges auf sich. Die Liebe ist zu allem bereit, um das Opfer Jesu Christi auszuwerten und gleichsam selbst daran teilzunehmen. Denn die Liebe opfert sich selbst. Amen.